Ohne sicheres Wissen von Michael Larsen aus dem Dänischen von Lars Kruse. Slegereige, hund skal altid tække. Må jeg få, slegereige, du må gå. Wir sterben alle von Anfang an. Und nur den wenigsten ist es vergönnt, das nie zu erkennen. Hello, my goodness. Kein Zweifel. Das Foto ist hier aufgenommen. Nicht genau in diesem Zimmer, aber hier im Hotel. Der Spiegel und die Struktur der karmesinroten Tapete im Hintergrund lassen keinen Zweifel zu. Zwei Personen, Schweiß auf ihren Körpern. Es liegt etwas seltsam Verzerrtes in ihrem Gesichtsausdruck. Etwas Genussvolles. Er hält sie hart am Handgelenk, sie stößt sich ihm entgegen, als lasse sie sich freiwillig auf einen Pfahl spießen. Als wolle sie ihn von unten her verschlingen. Im Moment der Aufnahme ist ihr Gesicht nach oben geworfen, als ob sie in diesem Augenblick sterben würde. Oder kommen. Ihn kenne ich nicht. Jack Roth Pascal. Der Name steht auf dem Zettel, der bei Moniques alten Sachen lag. Hotel Four Seasons, Zimmer 505. Und sie? Ich müsste sie kennen, aber ich weiß es nicht. Monique. Im Traum ist ihr Gesicht immer noch jung. Kann es für mich überhaupt eine Verbindung zwischen ihr und der Frau auf dem Bild geben? Die Haare. Letztes Mal, als ich sie sah, waren sie lang und blond. In dem Brief schrieb Marianne, dass sie es färbte, nachdem sie es hatte abschneiden lassen. Na, Mollberg? Wie wär's mit Cher? Was? Ruf Stella von der Los Angeles Times an. Lass dir von ihr die Agenturnummer geben. Solka, ich... Und die von Nicole Kidman. Und Brad Pitt? Ja, ja. Oder Pierce Brosnan. Harrison Ford. Solka. Stars, Mollberg. Stars. Wir brauchen exklusive Interviews. Sonst zahlst du Flug und Hotel selbst. Jack Nicholson wäre super. Jack Nicholson? Ich liege auf dem Bett, das Foto in der Hand und fühle die Dobesin in meinem Blut umhersausen. Dann eine Zigarette und eine Sulpril. Man wird ein anderer, wenn man etwas verliert. Wenn man etwas verliert, entsteht in einem der Drang, zu bewahren. Um weiterzukommen, kehrt man zurück. Ja? Warum sagst du es mir nicht? Es gab keinen anderen. Marianne, wer ist der Mann auf dem Foto? Keine Ahnung. Ich dachte, du wüsstest es vielleicht. Hör zu, es tut mir leid, dass ich es dir geschickt habe. Warum hat sie sich die Haare abschneiden lassen? Es steht ja überhaupt nicht. Sie war auch nicht zufrieden damit. Es gibt immer einen anderen, wenn Frauen plötzlich anfangen, etwas aus sich zu machen. Monique hatte das nicht nötig. Ich glaube, Jack Roth Pascal ist der Mann auf dem Foto. Woher weißt du das? Ich rate es nur. 1, 2, 3, 4. Ich zerbreche eine Unisom in zwei Hälften, schlucke beide und spüle mit Whisky nach. In mir beginnt ein grelles Lichtbad zu tanzen. Mit plumpen Bewegungen gehe ich zu Boden. Dänische Zeitungen führen wir leider nicht, Mr. Mollberg. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein. Aber Sie hätte ich mir gemerkt. Ich weiß, dass sie hier war. Ich kann mich nicht an Sie erinnern. Monique Milazar. Können Sie nicht im Computer nachschauen? Ja. Unter März. Entschuldigen Sie, Sir, aber Sie müssen verstehen, dass wir keine privaten Auskünfte erteilen können. Ah, aber... Ja? Mr. Nicholson ist gerade angekommen. Und wo kann ich ihn finden? Wahrscheinlich am Pool. Ja. Liebe oft herkommt? Soweit ich weiß, wohnt er oben in irgendeinem Palais in den Hollywood Hills. Aber vielleicht verwechsle ich das auch mit einem Film. Auf Moniques Beerdigung nieselte es. Der Regen war fast wie Staub. Das ist jetzt 4 Wochen her, aber es fühlt sich an, als seien es Jahre oder Sekunden. Ich gehe auf mein Zimmer, um das Interview zu schreiben, das ich nicht geführt habe. Solka wird nicht weiter nachfragen. Wie alle Journalisten sagt ihm seine Erfahrung, dass eine Geschichte immer kleiner wird, je mehr man fragt. Schlimmstenfalls verschwindet sie ganz. Pascal? Jack Ross Pascal? Ja. Bei uns im Archiv habe ich nichts gefunden, aber ich kann noch in andere Datenbanken gehen. Das wäre nett. Warte. Ein Biochemiker, 2 englische Journalisten, ein Ingenieur für Softwareentwicklung, ein australischer Biologe, ein Astrologe, ein Pilot, ein Designer. Stella, kannst du mir das ausdrucken und ins Hotel schicken? Na klar. Ich fahre in den 5. Stock hinab, folge den Nummern bis Zimmer 505. Im selben Moment erklingt die Fahrstuhlglocke. Ich gehe schnell weiter und drücke mich in den nächsten Türrahmen. In einiger Entfernung sehe ich eine Frau auf mich zukommen. Sie klopft an eine Tür. Die Tür wird geöffnet und wieder geschlossen. Langes, blondes Haar. Sie trägt eine Uniform. Es ist die der dänischen Fluggesellschaft. Die Ähnlichkeit ist unglaublich. In Weißwein gedämpfte Krebse, gebratenes Rinderfilet mit Maulbeersoße, Baumtomaten und Limettenscheiben und als Dessert gespritztes Sorbet. Danke. Könnte ich einen Whisky bekommen? Mr. Mollberg, zu diesem Essen würde ein wunderbarer, süßer, kalifornischer Weißwein passen. Sir? Sir? Oh. Sir, Mr. Mollberg. Entschuldigen Sie, kann ich helfen? Ein Glas Whisky. Brauchen Sie einen Arzt? Bringen Sie mir bitte ein Glas Whisky. Die dänische Stewardess. Sie rät mir, den Whisky auf ihrem Zimmer zu trinken. Ich liege auf ihrem Bett. Sie nennt ihren Namen Natascha Noiré. Ohne weitere Worte zu verlieren, passiert es. Es geht sogar. Zurück bleibt eine seltsam verkrampfte Melancholie. Du schon wieder? Ja. Ich fliege zurück nach Dänemark. Hm. Oh, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Es ist mir schrecklich unangenehm, aber ich wollte dich fragen, ob du etwas für mich durch den Zoll mitnehmen kannst. Ja, was denn? Keine Sorge. Es ist keine Bombe. Gib her. Eine Stange Zigaretten und eine CD. Ja, es ist so peinlich, mit zu viel erwischt zu werden. Besonders als Stewardess. Kein Problem. Hier. Das ist meine Telefonnummer. Im Flugzeug gebe ich einen aus. Da ist es doch gratis. Sie wieder öffnen, die Stewardess. Alles von ihr runterreißen. Als die Motoren starten, denke ich wie immer an den Tod. Später dann Moniques fernes Lächeln vor den Augen. Wie lange werde ich dieses Bild noch in mir aufheben? Sieht ja aus wie ein Schweinestall. Was Sie nicht sagen, Kommissar Klinker. Fehlt etwas? Soweit ich es übersehen kann, nicht. Warum haben Sie mich dann gerufen? Verdammt nochmal, hier wurde eingebrochen. Und außerdem werde ich verfolgt. Von wem? Keine Ahnung. Auf dem Weg vom Flughafen zu meiner Wohnung fuhr ein schwarzer Mazda mit 2 Männern hinter mir her. Im Verkehr fährt einem immer irgendjemand hinterher. Sie denken immer noch, dass ich Sie umgebracht habe, oder? Sie haben einen Zeugen, der Ihnen ein Alibi verschafft hat. Also, was wollen Sie noch? Was haben Sie gesucht? Mitten im Durcheinander entdecke ich die Tränengaspatrone, die ich einmal für Monique gekauft hatte. Was wäre passiert, wenn sie sie an dem Abend mitgenommen hätte? Herr Mollberg, es stand ja in allen Zeitungen. Schrecklich. Sie war doch noch so jung. Hat man denn den Täter schon? Nein, nur einen Verdächtigen. Wir haben schon ein paar Mal versucht, Sie zu erreichen. Ich war verreist. Ich glaube, wir sollten in mein Büro gehen. Sie wissen doch sicherlich, worum es sich handelt. Nicht wirklich. Es geht um Ihr gemeinsames Konto. Was ist damit? Ihre Frau erwähnte einmal die Möglichkeit, das Geld eventuell in Aktien anzulegen, in Aktien unserer Bank. Haben Sie ein Glas Wasser? Ich habe Kopfschmerzen. Natürlich. Es gingen ja ein paar ansehnliche Summen ein. Wann war das? Im März. An wie viel hatte sie denn gedacht? An die Hälfte. Die Hälfte wovon? Von 2 Millionen Kronen. Scheiße. Überrascht Sie die Summe? Noch ein Geheimnis, in das ich nicht eingeweiht wurde. Das Geld ist kein Geschenk. 2 Millionen Kronen haben mich ärmer gemacht. 2 Jahre hatten wir miteinander, Monique und ich. Und mir wird langsam klar, dass ich sie nicht gekannt habe. Woran denkst du? An dich. Und sie? Was hat sie gemacht? Das Gleiche wie du. Und woran ist sie gestorben? An Vögeln. Was? Ich dachte, Frauen hassen es, von Verflossenen zu hören. Es ist immer ganz gut zu wissen, mit wem man es aufnehmen muss. Streck deine Arme aus. Was? Wozu? Nein, nicht. Nicht, lass das. Nicht fest. Nein, nicht. Ich stehe da nicht drauf. Hörst du? Doch, du weißt es nur noch nicht. Nicht. Liebe mich. Liebe mich so, wie du sie geliebt hast. Wer sagt, dass ich sie geliebt habe? Eigentlich nicht gedacht. Was war nicht so gedacht? Die ganze Küsserei. Der Sex. Das alles. Das klingt, als hättest du alles geplant. Vielleicht. Übrigens. Danke für die Tüte. Oben in den Wolken wird Natascha gleich servieren. Vielleicht läuft in diesem Augenblick das letzte Sperma ihre Beine hinunter. Oben unter Gott. Ich rieche an mir. Erloschenes Feuer. Ich rauche zu viel. Mein Kopf dröhnt. Ich studiere das Foto. Ich begreife es nicht. Weil ich mir keinen anderen Rat weiß, gehe ich zu Lindwig. Er ist Computerspezialist und macht Recherchearbeiten für große Firmen. Lindwig kannte Monique sehr gut, aber seit ihrem Tod haben wir nur noch selten Kontakt. Du hast also jemanden kennengelernt? Kennengelernt bedeutet nicht unbedingt kennen. Aber was fühlst du für sie? Tja, ich weiß nicht so richtig. Und trotzdem geht ihr miteinander ins Bett? So wie du das sagst, klingt es, als täten wir nichts anderes. Ja, was habt ihr denn sonst noch gemacht? Nichts. Wir haben uns ja gerade eben erst kennengelernt. Bestätigung? Vielleicht trösten wir uns auch nur. Sie erinnert mich an Monique. Arschloch. Sag mal, du würdest mir doch sagen, wenn sie einen anderen gehabt hätte, oder? Monique hatte keinen anderen, jedenfalls soweit ich weiß. Schau dir mal dieses Foto an. Monique? Sicher. Aber wer ist er? Das weiß ich doch nicht. Woher hast du das Bild? Von Marianne. Monique hat zum Schluss bei ihr gewohnt. Davon hast du nie etwas erzählt. Hatte sie einen anderen? Quatsch. Wir hatten eine Krise. Es war ein einziges Durcheinander und sie wollte Distanz. Die machen Liebe, aber lieben tun sie sich nicht. Sie sind zusammen, aber haben keine Beziehung. Hm. Auch wenn du es nicht gerne hören wirst, aber ich denke an Porno. You, you, you, night and day. You are the one. Eine Flüssigkeit von der Konsistenz durchsichtigen Shampoos läuft ihr das Gesicht hinunter, wie dicke Tränen. Sie streckt ihre Zunge in die Mundwinkel und fühlt danach. Schmeckt es. Verreibt es auf Wangen und Hals. Das soll gut für die Haut sein. Wirklich? Hm. Natascha. Hm. Natascha Nori. Klingt wie ein Mantra. Woher kommst du gerade? Wieder Los Angeles. Du müsstest Monique doch mal begegnet sein. Sie flog auch für die dänische Fluggesellschaft. Stimmt. Ist schon komisch, aber ich kenne sie nicht. Und du? Was hast du eigentlich in L.A. gemacht? Interview mit Jack Nicholson. Was wollte er wissen? Ob ich Jack Roth-Pascal kenne. Auch ein Schauspieler? Keine Ahnung. Und du? Kennst du ihn? Hm. Nie gehört. Was möchtest du zum Dessert? Zieh deine Uniform an. Warum so umständlich? Raubtiere wollen erst mit ihrer Beute spielen. Wer sagt, dass ich die Beute bin? In der Nacht habe ich einen Traum, den ich von klein auf geträumt habe. In der Dunkelheit legt sich eine Frau zu mir. Sie lächelt und schlägt mir die Decke bis um das Kinn hoch, als ob sie mich einkuscheln wolle. Aber plötzlich zieht sie die Decke um meinen Hals stramm und versucht mich zu erwürgen. Lindwig ruft an und erzählt mir von einem Mann namens Hoff, der Pornos produziert. Er schlägt vor, dorthin zu fahren. Wir suchen einen Typen. Für jeden einen? Diesen hier. Kennst du ihn? Ich glaube, wir haben ein paar Filme, in denen er mitspielt. Amerikanische? Nein, dänische. Er ist Däne. Jack Roth-Pascal. Nie gehört. Der hier auf dem Foto heißt Nikolai Martin. Sind Sie sicher? Sicher. Was ist schon sicher? Und wer ist die Torte? Wir brauchen alle Filme, in denen er mitspielt. Wir haben auch anderes zu bieten. Nein, danke. Dieser hier ist genau mein Typ. Nikolai Martin schiebt ihn in einer schwarzen von hinten rein, während eine andere unter ihr liegt und sie leckt. Auf dem Glas steht gegen innere Unruhe. Merkwürdige Chemikalienpoesie. Zwei Sulpril, danach eine Letigen, Eis bis zum Glasrand. Nach zwei Whiskys fällt alles an seinen Platz. Ich wanke zum Erkerfenster und lehne meine Stirn gegen die Scheibe. Schön kühl. Ich sehe etwas. Ich glaube jedenfalls, dass es so ist. Irgendetwas hat sich bewegt unter den Bäumen unten auf der Straße. Eine hastige Regung. Dann ein Moment der Leere. Dann der Funke. Scheiße! Die Wohnung gegenüber ist ein schwarzes Loch. Geschrei von Kindern, weinende Frauen und ein paar ältere Menschen. Überall Glasscherben und Mauerreste. Von meinem Fenster aus sehe ich einen Kollegen aus der Zeitung. Ich rufe in der Redaktion an und lasse mir seine Handynummer geben. Woher zum Teufel hast du so schnell davon erfahren? Na, guck mal nach oben. Du wohnst hier? Sei froh, dass es dich nicht erwischt hat. Was hast du rausgefunden? Sieht nach Selbstmord aus. Ein junger Mann. Er hat die Gashähne in der Küche aufgedreht. Kanntest du ihn? Wie heißt er denn? Tom Kubiek. Nie gehört. Ich bestelle ein Taxi, weil ich zu Natascha will. Jetzt sofort. Oben am Fenster sehe ich sie mit einem Fremden. Die Umarmung sieht nicht nach Abschied aus. Ich fahre nach Hause. Natascha! Wie siehst du denn aus? Schon gut. Leichter Schwindel. Wer war der Typ in deiner Wohnung? Spionierst du mir nach? Los, komm her. Lass, hör auf! Gefällt dir das? Komm, das ist geil, oder? Ich! Du Schwein! Du mieses, du... Hast du das mit Monique auch gemacht, ja? Hast du sie umgebracht? Woher weißt du, dass sie ermordet wurde? Das wissen doch alle. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du es wusstest? Was sollte ich schon sagen? Dann erzähl mir doch von ihr. Du weißt es ja eh schon. Nicht alles. Was willst du wissen? Alles. Ich will alles wissen. Man hat sie eines Abends in einem Keller gefunden. Ich frage mich die ganze Zeit, was sie da wollte. Vielleicht wurde sie dorthin gezwungen. Sie hatte Sex, bevor sie starb. Sex? Du meinst, sie wurde vergewaltigt? Nein. Denn es fanden sich, wie die Polizei es ausdrückt, keine Spuren des Kampfes. Sie musste also ihren Mörder gekannt haben. Vielleicht hatte sie Angst. Angst? Ja. Sie war nass. Sie war geil. Dann müssen sie doch Sperma gefunden haben. Nicht, wenn er ein Kondom benutzt hat. Die Polizei denkt, dass ich Monique umgebracht habe. Aber ich war an dem Abend hier, zu Hause. Und du, was willst du von mir? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir das alles etwas ruhiger angehen lassen. Vielleicht. Ich glaube, ich fahre einfach mal für ein paar Tage ins Sommerhaus zu meiner Mutter. Die Dinge sind so losgelöst voneinander. Ich rufe Solka im Büro an und bitte ihn, mir Informationen über Natascha zu besorgen. Draußen fegt der Hausmeister die letzten Spuren der Explosion zusammen. Tom Kupjek? Mhm. Der arbeitete in einer Firma, die Diadata heißt. Irgendwas mit Reklamefilm und solchen Sachen. Ich kann mich nicht erinnern, ihn jemals gesehen zu haben. Er war viel unterwegs. Die Polizei meint ja, es sei Selbstmord gewesen. Ja? Naja, mal sehen, was ist, wenn sie den anderen gefunden haben. Den anderen? Ja, der ihn an dem Abend besucht hat. Woher wissen Sie das? Warum fragen Sie eigentlich so viel? Wer hat ihn besucht? Ich habe nichts gesehen. Überhaupt nichts. Ich setze mich an den Monitor und warte, dass die Online-Datenbank publi.com erscheint. Dann logge ich mich ein. Diadata ist eine dänische Firma. Aber in den Bilanzen der Firma ist Tele 3, ein französischer Medienriese, als Großaktionär verzeichnet. Tom Kubjek ist nirgends erwähnt. Er hat sich offensichtlich weiter unten in der Hierarchie befunden. Ah, lässt du dich auch mal wieder blicken? Ja, ich bin gerade an der Sache dran. Hast du dich schon verliebt? Wieso? Sie ist eine Professionelle. Wer? Natascha Noiré. Bist du sicher? Es gibt gleich mehrere Berichte über sie. Sie hat ein paar Mal in Four Seasons in L.A. gearbeitet. Stehen auch Namen einiger Kunden, Politiker und so weiter. Als Nutte? Als Prostituierte, Martin. Alkohol hilft. Er macht mich zu dem, der ich bin. Oder zu dem, der ich gerne sein würde. Ruhig, gelassen und ohne Schwermut. Martin, ich muss los. Ich habe die 17 Uhr Maschine nach Paris. Marianne, fällt dir nicht noch irgendwas ein? Nein. Irgendwas Außergewöhnliches? Höchstens das Päckchen. Päckchen? Was für ein Päckchen? Irgendwann ist ein Päckchen für sie gekommen. Ein Buch oder irgendetwas in der Richtung. Ich habe mich nur gewundert, weil ja außer dir niemand wusste, dass sie hier wohnt. Es war aber nicht von dir, oder? Nein, wo ist es jetzt? Weiß ich nicht. Ich habe danach gesucht, konnte es aber nicht finden. Von wem war es? Was stand denn drauf? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es mal wichtig sein könnte. In Lilleville-Durge reiste Paris. Paris war Lurge und Neulen war Brugge. Die war Sünd von Lilleville-Durge. Ein Buch oder irgendetwas in der Richtung. Eine Videokassette. Ich schiebe den zweiten Film in den Rekorder. Diesmal greift Nikolai Martin einer Frau in ihr widerspenstiges Haar. Ihr Körper macht einen Knick nach hinten. Ihre Pobacken vibrieren, als er in sie hinein und hinaus fährt. Ich mache mich auf den Weg zu ihm. Es ist ganz einfach. Name und Adresse stehen im Telefonbuch. Das Auto parke ich direkt vor dem Eingang. Bleib stehen, du Arschloch! Ah! Hilfe! Komm her! Du verrückter Penner! Nikolai! Oder Jack! Was zum Teufel willst du? Wer bist du? Was hast du mit ihr in Los Angeles gemacht? Los Angeles? Ich war überhaupt noch nie in Los Angeles. Warum sagt er das? Planlos fahre ich durch die Gegend, bis ich mich nach Stunden wieder zu Hause vor dem Video finde. Auf dem Bildschirm ist Nikolai Martin jetzt am Hintern einer Krankenschwester festgefroren. Ich spule ein bisschen vor und zurück, halte das Bild an. Er stimmt genau. Er steht in genau derselben Positur wie auf dem Foto, als sei es eine originalgetreue Kopie. Aber sie stimmt nicht. Sie hat ihr Gesicht ins Krankenhausbett gegraben. Auf dem Foto dagegen sieht Monique direkt in die Kamera. Marianne, du musst mir helfen. Weißt du, wie spät es ist? Das Foto. Martin, es tut mir leid, dass ich dir das... Monique ließ sich in der letzten Märzwoche das Haar schneiden. 2 Tage vor ihrem Tod färbte sie es dann noch. Ja, und? Das Foto muss also innerhalb einer Zeitspanne von 3-4 Tagen gemacht worden sein. Worauf willst du hinaus? Wie lange hat Monique bei dir gewohnt? Das weißt du doch, den ganzen März über. Und wann innerhalb dieses Monats flog sie nach Los Angeles? Los Angeles? Ja. Monique war im März überhaupt nicht drüben. Bist du sicher? Ganz sicher. Natürlich. Ich habe total gepennt. Ein Foto nützt einem überhaupt nichts, wenn man was beweisen will. Aber man kann es als Beweis für alles Mögliche anführen. Solche Sachen lassen sich heute längst machen. Kommst du zum Pornogucken vorbei? Schau dir das an. Ah, Nikolai Martin. Stimmt. Aber ich habe meine Zweifel, dass er überhaupt jemals von Moniques Existenz gewusst hat. Verstehe ich nicht. Guck dir das Foto an. Und guck auf den Monitor. Es ist genau gleich. Es ist tatsächlich das gleiche Bild. Abgesehen von Monique. Sie fehlt. Und auf dem Foto ist sie eingesetzt worden. Es ist nicht zu erkennen. Beängstigend, oder? Beängstigend, wie unglaublich schlecht wir sehen. Vielleicht ist es doch echt, zumindest die Situation. Man könnte den Hintergrund hineinkopiert haben. Kennst du jemanden, der sich in Bildmanipulation auskennt? Wie viel kannst du ausgeben? Egal was. Stig Plaun. Wer ist das? Der Beste. Er ist Professor an der Technischen Hochschule in Lyngby und ein Experte für digitale Bildmanipulation. Kopfschmerzen und im Mund den Geschmack von toter Maus. Wie groß ist die Bedeutung von Bildern im Leben von Menschen? Wir erinnern uns in Form von Bildern. Wir erschaffen Bilder von denen, die wir kennen und von denen, die wir nicht kennen. Es muss ja ziemlich wichtig sein. Ist es auch. Stig, das ist Martin Mollberg. Sind Sie der, der bezahlt? Ja, hier. Das ist das Foto. Und was soll damit sein? Es ist gefälscht. Woher wissen Sie das? Ich weiß es einfach. Unmittelbar gibt es nichts, was darauf hindeutet. Es ist also nicht manipuliert worden. Um ganz sicher zu sein, brauche ich etwas Zeit. Na, kommen Sie mit. Das Motiv interessiert ihn nicht. Er sucht bereits jetzt nach defekten Dots. Stig Plaun, ein digitaler Jünger, ein mathematischer Messias. Hineingekrochen und verschwunden in einem Universum aus künstlichen Planeten, wo Gott in Codes spricht. Der Rechner auf dem Tisch sieht aus wie ein ganz normaler Computer. Aber das ist er nicht. Eine Silicon Graphics RISC-basierte Workstation. Aha. ILM, die Gesellschaft von George Lucas, hat 80 Stück davon. Mir hat nur noch die NASA. Ein Supercomputer. Bump, Mapping und Fong Shading. Perfekte Software für die Animationsindustrie. Wir können das Foto bis zu 600-700 Mal vergrößern. Dann werden wir die Pixel ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. So. Aha. Was sehen wir denn da? Punkte. Seltsam. Ja. Irre Auflösung. Aber die Oberflächenstruktur wurde nicht geändert, oder? Und das Haar haben Sie auch nicht regeneriert, soweit ich das beurteilen kann. Herr Mollberg, was wissen Sie über Fotos? Das Grundlegende. Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte. Ein Foto besteht aus ungefähr 20 Millionen Pixel. Ein Dia aus ungefähr 100 Millionen. Aber hier verhält es sich ein bisschen anders. Es gibt nur ungefähr 2 Millionen Pixel. Das bedeutet? Film. Video. Digitalisierter Videofilm. Das ist ein einzelnes Bild aus einem Film. Der Ring. Was? Zoomen Sie doch mal auf die Hand. Gut. Ihr Verlobungsring fehlt. Und wenn sie ihn abgenommen hätte? Monique hat ihn nie abgenommen. Sie meinte, es würde Unglück bringen. Martin, wenn sie in einem Film mitgespielt hat, also in einem Pornofilm, dann hätte sie ihn doch wohl abgenommen. Ja, vielleicht. Dann wäre aber ein kleiner weißer Streifen zu sehen. Monique war immer braun gebrannt. Und Ihnen fällt kein Foto ein, das man als Vorlage benutzen könnte? Nein. Vielleicht hatte Monique gegen irgendwelche Leute was in der Hand. Irgendwas. Im Gegenzug schickten diese Leute das kompromittierende Foto, den Film. Sie verändert ihr Aussehen. Die verändern blitzschnell ihr Aussehen im Film. Du meinst also, sie haben sie animiert? Ich weiß es nicht. Ich vermute es nur. Theoretisch kann man alles wieder erschaffen, wenn man nur genug Informationen hat. Und praktisch? Es ist bekannt, dass daran gearbeitet wird. Kennen Sie eine Firma, die Diadata heißt? Ja, ein Servicebetrieb. Die machen Fernsehreklame. Ich bezweifle, dass sie in so etwas hier verwickelt sind. Außerdem ist diese Art von Manipulation bei uns noch verboten. Was wir hier sehen, ist Pornografie. Pornofilme macht man, um sie zu verkaufen. Aber dieser Film kann nirgendwo gesendet werden. Noch nicht. Warum nicht? Weil es digitales High-Definition-TV ist. Baller ab, baller ne, baller I mean Mary. Ich weiß, Sie drehten einen Film mit Monique, in dem sie nicht mitspielte. Ich weiß, sie fand heraus, wozu diese Leute imstande sind. Ich weiß, sie zeigten ihr den Film und erpressten sie. Ich weiß, sie veränderte in Panik ihr Aussehen. Und ich weiß, sie erhielt ein wenig später ein Bild aus dem gleichen Film mit ihrem neuen Aussehen. Das ist, was ich weiß. Days may be cloudy or sunny. Sie können diesen Abend als gratis betrachten, vorausgesetzt, dass er nirgends erwähnt wird. Nirgendwo. Nie. Wieso? Wo investiert man ein Vermögen in etwas, das man nicht kommerziell zu nutzen gedenkt? Wer kann sich so etwas leisten? Für Pornofilme geht's billiger. Wer gibt Millionen Dollars für die technologische Forschung aus? Wer kann das hier gebrauchen? Wem könnte man zutrauen, die Signale des Feindes mit falschen Videobildern umzumodeln? Wer würde, um Zeit zu gewinnen, einem toten Diktator Leben einhauchen? Wem könnte man zutrauen, eine Welt mit Hilfe von Bildern gewinnen zu wollen? Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Ich dachte eigentlich, Journalisten würde es an Fantasie nicht mangeln. Wer ist Jack Roth Pascal? Kenne ich nicht. Ich weiß, dass er lügt. Lindwig will mich nach Hause fahren, aber ich lasse mich in der Stadt absetzen. Die Tatsache, dass ich die Dinge nicht durchschaue, nicht zu ihnen vordringen kann, macht mir Angst. Was kann ich tun? Zur Polizei gehen? In meiner Ratlosigkeit rufe ich Klinke an. Herr Mollberg, Sie kommen mir zuvor. Wieso? Ich wollte nämlich mit Ihnen über die Explosion reden. Ah ja, und? Die bisherigen Ermittlungen sprechen für einen Anschlag. Ach. Was haben Sie gemacht, als es passierte? Ich stand am Fenster und sah zu. Waren Sie allein? Ja, wieso? Der Hausmeister hat jemanden die Hintertreppe zu Kubjaks Wohnung hinaufgehen sehen. Ich habe also Kubjak getötet, so wie ich Monique umgebracht habe? Herr Mollberg, ich dachte, das wüssten Sie. Ihr Kubjak war Ihr Zeuge. Mir ist übel. Ich möchte kotzen. In diesem Moment entdecke ich die Tüte auf dem Boden der Telefonzelle. Darin befinden sich ein paar Handschuhe und ein Kronkorken. Mich beschleicht das seltsame Gefühl eines Déjà-vu. Der Flughafen. Natascha bat mich, die Tüte mit durch den Zoll zu nehmen. Eine Stange Zigaretten und eine CD. Was war auf der CD? Zu Hause lege ich mich aufs Sofa und versuche nachzudenken. Es fängt an, dunkel zu werden. Und wenn es nach dänischer Zeit Abend wird, wacht man in Los Angeles gerade auf. Industriespionage? Ja, mithilfe von EDV. Ich weiß nur, dass das FBI ein spezielles Büro in Silicon Valley aufgemacht hat. Gerade letzte Woche haben sie einen Deutschen auf dem Flughafen von San Francisco verhaftet, der eine CD mit Quellcodes für ein Computerprogramm dabei hatte, das für die Rüstungsindustrie benutzt wird. Wäre es nicht einfacher, die Netze von außen anzuzapfen? Im Gegenteil. Wenn du drin bist, geht es ja nur noch darum, eine Diskette oder CD-ROM in den PC zu schieben. Natürlich gibt es Sicherheitsvorkehrungen, Codes und so weiter. Aber das lässt sich doch überwinden. Wem oder was bist du auf der Spur? Einem Amerikaner, der systematisch Daten stiehlt. Er soll also Informationen weiter ins Ausland verkaufen? Ich höre, wie etwas anspringt. Ein Aufnahmegerät vielleicht. Ein Journalist quetscht den anderen aus. Ich beschließe, nichts mehr zu verraten. Ich spule das Video ein bisschen zurück. Die Krankenschwester auf dem Bett, Nikolai Martin hinter ihr. Von ihm sind sie ausgegangen und haben Monique erschaffen. Adams Rippe. Nikolai Martin weiß nichts davon. Er hat nichts damit zu tun. Wer ist er? Jack Ross Pascal. Sind Sie wahnsinnig, mir hier einfach aufzulauern? Sie haben mich in eine verdammt unangenehme Situation gebracht. Den ganzen Tag schon ist ein schwarzer Mazda hinter mir her. Was macht Jack Ross Pascal? Sagt Ihnen TDI etwas? Nein. TDI ist eine Gruppe, die sich von Thomson abgespalten hat. Thomson, der Elektrokonzern. Genau. Zusammen mit Philips lieferten sie sich einen Wettlauf um den amerikanischen Standard von High Definition TV. Vor ein paar Jahren gründeten ein paar Ingenieure einen eigenen Produktionszweig bei Thomson. Eben TDI. Thomson Digital Images. Dann kaufte sich IBM bei TDI ein, um das Know-how für spezielle Bildbearbeitungstechniken zu bekommen. Die Ehe ging aber nicht gut. Und einige Ingenieure stiegen aus. Und Jack Ross Pascal war einer von ihnen? Ja. Und was wissen Sie noch über ihn? Nun, es kursieren Gerüchte. Welche? Er soll die Codes von NSAs geheimem Sicherheitssystem geknackt haben. NSA? National Security Agency. Der moderne CIA. Ziemlich peinliche Angelegenheit für NSA, oder? Kann man wohl sagen. Haben Sie eine Verbindung zwischen Pascal und Diadata? Nein, noch nicht. Sagt Ihnen der Name Tom Kubiak etwas? Nein. Kubiak arbeitete bei Diadata. Er ist tot. Erzählen Sie allen, mit denen Sie reden, dass die, mit denen Sie geredet haben, tot sind? Mit Kubiak habe ich gar nicht geredet. Aha. Die, mit denen Sie noch nicht einmal geredet haben, sind auch schon tot. Was bringt das alles? Erinnern Sie sich noch an den Golfkrieg, als die Alliierten auf die Jagd nach Saddam Hussein gingen? Erinnern Sie sich an die Phase, als man nicht wusste, ob er noch am Leben war oder nicht? Ja. Genau. Digitalisiertes Material kann unendlich weiter manipuliert werden, ohne dass man es mitbekommt. De facto verändert die Digitalisierung das Verhältnis von Kopie und Original. Aber es gibt doch Gesetze. Och, ich bitte Sie. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie leicht man Sie verschwinden lassen könnte, wenn man wirklich wollte? Wie meinen Sie das? Kann es nicht Leute geben, die daran interessiert sind, dass Sie alles herausfinden? Eine große, weiß getünchte Villa liegt eingebettet an einem Abhang. Dahinter das Meer. Natascha schläft in der Sonne. Die kleinen Schweißperlen auf ihrer Stirn glitzern wie Diamanten. Ich blicke auf ihre rot lackierten Nägel. Sie sind hart, blank und spitz wie Dornen. Was willst du? Was ist auf der CD? Welche CD? Die ich dir durch den Zoll gebracht habe. Ah, Musik? Scheiße, Natascha. Soll ich sie auflegen? Ich weiß doch, wie das läuft. Du weißt es. Weißt du es wirklich? Codes. Ihr schmuggelt Codes ins Land und Monique hat das Gleiche gemacht. Wovon redest du eigentlich? Woher bekommst du dein Geld? Wer bezahlt das hier alles? Drehst du jetzt vollkommen durch? Du bist eine dreckige Nutte. Oh, du hast ja wohl nicht bezahlt, oder? Wirklich nicht. Du kannst sowieso nichts machen. Wie meinst du das? Sie sind hinter dir her. Wer? Ich kann dir nicht helfen, Martin. Ich gehe zum Auto. Hinter mir sehe ich, wie Natascha unten auf dem Rasen steht und mir nachschaut. Wir erreichen einander eigentlich nie wirklich. Und wenn ich sterbe, wird mein Herz dann durch Krankheit oder Überanstrengung verschlissen sein. Oder aus Mangel an Liebe. Abend für Abend lag irgendwo da draußen ein Mann mit der Frau, die ich liebte, und entleerte sich in ihr. Statistisch gesehen mindestens zweimal pro Woche. Wenn Jack Ross Pascal ein Zimmer nimmt, musst du mir versprechen, mich anzurufen. Entschuldigen Sie, Sir, aber ich kann Ihnen keinerlei Auskünfte über unsere Gäste geben. Luis, Louis, ich bin es, Mollberg. Das weiß ich, Sir. Er ist da, nicht wahr? Das ist richtig, Sir. Auf Wiederhören. Ich packe. Für das Bild wähle ich einen einfachen Platz. Wenn sie wiederkommen, reißen sie wahrscheinlich den Fußboden auf und holen die Tapete runter. Aber niemand wird unter dem Sofapolster gucken. Dann hole ich die Tränengaspatrone vom Regal im Arbeitszimmer. Sie passt in eine Zigarettenschachtel. Etliche Stunden später sehe ich, wie die Palmen ihre Wedel über dem Eingang des eierschalfarbenen Hotels zusammenschlagen. Louis ist nicht da. Wie kann ich Ihnen helfen, Mr. Mollberg? Mrs. Susan. Susan, wann kommt Louis wieder? Mr. Mollberg, Louis kommt überhaupt nicht wieder. Aber er hat eine Nummer für Sie hinterlegt. Was ist passiert? Tut mir leid, aber ich möchte nicht auch noch Probleme bekommen. Probleme? Rufen Sie ihn an, Mr. Mollberg. Oben auf dem Zimmer spalte ich zwei Dobesinen und spüle sie mit Whisky aus der Minibar hinunter. Ich bin hier, um einen Mann zu töten. Ich bin hier, um die letzten Stunden von Monique Milazars Leben zu klären. Ich komme gerade aus dem Bad, als ich das vorsichtige Klopfen an der Tür höre. Es ist der Zimmerservice, der mir auf einem Silbertablett einen Drink mit den Worten Compliments of the Hotel serviert. Sie haben es rausgekriegt. Ich wurde gefeuert. Das tut mir leid. Ist er ein Schwein, dieser Jack Roth Pascal? Ja. Es geht um Mord. Um Mord an meiner Frau. Sie stecken in Schwierigkeiten, Mr. Mollberg. Wie meinst du das? Als der Hotelmanager mich rausschmiss, wurde ich zu einem Gespräch mit Jack Roth Pascal geschickt und der hat mich dann über sie ausgefragt. Und warum ich ihn im Computer aufgerufen hätte. Woher wusste er das? Er muss Zugang zum PC-Netz des Hotels haben. Und was hast du über ihn rausgefunden? Wer für seinen Aufenthalt bezahlt. Wer? Die NSA. Oh. Mr. Mollberg? Ja. Er wohnt im Zimmer 505 und isst um diese Zeit im Restaurant. In meinem Kopf rappelt es. Mir ist schlecht. Vielleicht werde ich krank. Es ist, als würde alles kurz geschlossen. Als würden schwarze Funken in meinem Kopf aufblitzen. Ich stecke die Zigarettenpackung mit der Gaspatrone ein. Dann schwanke ich zum Fahrstuhl. Ich taste mich an der Wand entlang zum Eingang des Restaurants. Jack Roth Pascal! Was kann ich für Sie tun? Du mieses Schwein, ich bring dich um! Keine Panik, der gehört zu mir. Oh. Hello, my goodness. Als ich wieder zu mir komme, sitze ich schlaff auf einem weichen, gestreiften Sofa in einer Suite. Jack Roth Pascal sitzt mir gegenüber. In der einen Hand hält er eine Waffe. Allem Anschein nach waren Sie sehr hungrig. Sie kam mit einer Gabel in der Hand angerast. Wie lange war ich weg? Ungefähr eine Stunde. Das Präparat in Ihrem Drink war ziemlich wirksam, den Rest gibt es später. Mr. Mollberg, was wollen Sie denn nun eigentlich? Ich will Sie zurückhaben. Monique war doch sowieso kurz davor, Sie zu verlassen. Wer bezahlt Sie für Ihre schmutzige Arbeit? Ich arbeite für verschiedene Kunden. Monique hat herausgefunden, wozu Sie in der Lage sind. Sie wollte aussteigen. Wie meinen Sie das? Sie hatten damit gerechnet, Sie durch Drohungen zum Schweigen zu bringen. Als Ihnen klar wurde, dass Sie das nicht konnten, befürchteten Sie, Monique hätte etwas mit dem Film gemacht. Mit dem Film? Ich weiß genau, dass es einen Film gibt. Denn es geht um digitalisiertes Material und es geht um Manipulationsprogramme. Herr Mollberg, die technische Entwicklung hat doch Ihre naiven Vorstellungen längst überholt. Oder glauben Sie im Ernst, dass irgendein Film digitales Fernsehen verhindern könnte? Monique bekam Angst, als sie den Film sah. Sie fiel in Panik und veränderte ihr Aussehen. Aber sie änderten einfach ihre Frisur im Film. Sie nahmen einen einzelnen Frame aus dem Film heraus und den Abzug schickten sie ihr. Als sie ihn sah, färbte sie sich ihr Haar. Den Abzug mit den kurzen, blonden Haaren habe ich. Das digitalisierte Fernsehen ist in uns. Wie ein Naturgesetz. Denken Sie an die Erlebnisse, die auf uns warten. Allumfassende Totalerlebnisse, die schließlich nicht mehr von der Wirklichkeit zu unterscheiden sein werden. Tolle Aussichten. Wir werden immer mehr. Was sollen all die Menschen machen? Fernsehen? Wir haben die Pflicht, eine Revolution innerhalb eines einzigen Mediums durchzuführen, das alle, die zu viel sind, ruhig stellt. Und alles das besitzt die Zustimmung des amerikanischen Geheimdienstes oder wer es auch immer ist, für den Sie arbeiten? Die NSA war vor rund 2 Jahren dahinter gekommen, dass eine dänische Firma mit einem neuen Animationssystem ziemlich weit gekommen war. Man beauftragte mich als unabhängigen Experten, die Verhandlungen aufzunehmen. Was haben Sie mit Diadata zu tun? Wir haben Diadata angeboten, die neuen Programme zu kaufen. Aber dazu war die Firma nicht bereit. Das heißt, Diadata entwickelt und Sie stehlen die Resultate. Wissen Sie, es wird immer wieder Kriege geben. Aber es wird nie wieder einen Krieg geben, der verloren wird, weil die richtigen Bilder fehlen. Genau darin liegt das Interesse von NSA. Was haben Sie mit Monique gemacht? Was ich mit ihr gemacht habe? Wissen Sie, dass Oralsex in vielen amerikanischen Staaten noch immer verboten ist? Sie Schwein. Monique hat sich vernachlässigt gefühlt, ungeliebt. War sie Ihr Kurier? Ja. Warum haben Sie sie getötet? Ich begreife das nicht. Wirklich nicht? Wer sagt, dass wir den Film, über den wir die ganze Zeit reden, nicht schon längst haben? Unmöglich. Er war bei ihrer Freundin. Und jetzt ist er weg. Haben Sie sich nicht über den Einbruch in Ihre Wohnung gewundert? Moniques Schlüssel. Marianne? Wenn Sie genug Geld hätten, wären Sie überrascht, was man dafür alles kaufen kann. Aber wenn Marianne den Film hatte, wonach suchte sie dann in meiner Wohnung? Nach Gewissheit. Wir waren uns nicht sicher, ob Monique eine Kopie von dem Film gemacht hat. Jetzt wissen wir, dass sie keine gemacht hat und auch keine kompromittierenden Dinge niedergeschrieben hat. Wenn das stimmt, dann bedeutet das doch, dass... Ganz richtig, Mr. Mollberg. Dass wir auf Sie gewartet haben. Ihnen fehlt ein Schuldiger, genau wie mir. So könnte man es ausdrücken. Und Tom Kubiek? Warum haben Sie ihn ermordet? Wir waren dazu gezwungen. Kubiek verlor an Stabilität. Wie meinen Sie das? Was wäre, wenn ich Ihnen erzähle, dass Kubiek Monique in jenem Keller traf? Dass es Klick bei ihm machte, dass es ein Unfall war. Was hatte sie in dem Keller zu suchen? Wir hatten sie gebeten, das Bild und den Film mitzubringen. Als sie beides nicht dabei hatte, nun ja, da verlor Kubiek die Kontrolle. Das wollen Sie mir doch nicht im Ernst weismachen. Ich soll es gewesen sein, oder? Soweit ich es sehe, haben Sie im Moment ziemliche Probleme mit der dänischen Polizei. Wenn wir nun sagten, dass Kubiek es gewesen ist, wären diese Probleme gelöst. Kubiek war nicht am Tatort. Sie waren da. Sie haben sie getötet. Aber Sie wissen es nicht, Mr. Mollberg. Genau genommen könnten Sie es gewesen sein. Eifersucht, Tabletten, Alkohol. Ich war nicht am Tatort. Aber das weiß keiner. Kubiek sagte für Sie aus. Jetzt ist er weg. Diese ganze Inszenierung. Für was soll das gut sein? Wir haben unsere Sponsoren, Mr. Mollberg. Wir haben Mittel, aber die sind nicht unbegrenzt. Es gibt Leute, die erwarten, dass die künstliche Realität auf die wirkliche angewendet wird. Es gibt Leute, die überzeugt werden wollen. Und es soll also so aussehen, als ob ich die beiden umgebracht hätte. Zurzeit sieht es zweifellos so aus. Ich würde gerne eine Zigarette rauchen. Natürlich. Hier. Na, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich lieber eine von meinen nehmen. Ah! Bleiben Sie stehen! Sie haben keine Chance! Ah! Dieses Schwein! Auf dem Heimflug schlafe ich die meiste Zeit. Bald werden sie mich finden. In Kopenhagen versuche ich, Marianne anzurufen, aber niemand meldet sich. Ich versuche es bei der Fluggesellschaft. Dort sagt man mir, dass sie für 3 Monate nach Südamerika gereist sei. Das Foto unter dem Sofakissen ist noch da. Slegereike, Slegereike. Uns geht Elze Tege. Martin. Martin, bist du da? Martin, wenn du da bist, bitte nimm ab. Ich glaube... Warte einen Augenblick. Natascha. Was? Oh mein Gott. Was soll das? Natascha. Erst als ich vor ihrem Haus bremse, wird mir klar, dass ich es nicht mehr schaffe. Ich rase die Treppen hoch. Die Tür steht offen, wie von einer Axt eingeschlagen. Sie liegt in der Wohnung. Es tropft. Eine Hälfte des Gesichts ist blutverschmiert. Ich lege meine Hand um ihren Nacken. Und warum hatten Sie Blut an den Händen? Ich wollte wissen, ob sie noch lebt. Sehen Sie es denn nicht? Was? Dass alles geplant war, dass es eine Organisation ist, die dahinter steckt. Das muss wirklich eine groß angelegte Operation sein, die diese Organisation da auf die Beine gestellt hat, um Sie zu treffen. Genau. Sie wollen zeigen, dass es sich machen lässt. Herr Mollberg, wir haben drei Leichen und Sie haben alle drei gekannt. Und was ist mit der Leiche in Los Angeles? In Los Angeles gibt es keine Leiche. Jedenfalls keine, die von Ihnen stammt. Aber... Und das Band aus Ihrem Anruf beantwortet ist nicht unbedingt ein Alibi. Sie hat mich angerufen, bevor sie ermordet wurde. Als erstes sagt sie meinen Namen, dann sagt sie, warte einen Augenblick. Hören Sie. Sie haben es gelöscht. Sie haben das Band ausgetauscht. Clever, wie Sie sind. Können Sie sich auf Unzurechnungsfähigkeit während der Tatzeit berufen. Krank sind Sie auf jeden Fall. Und was ist mit dem Foto, das unter dem Sofapolster? Ja, es wurde in Ihrer Wohnung aufgenommen. Das ist das falsche Foto. Sie haben es ausgetauscht. Rufen Sie Lindwig an. Haben wir. Ein guter Bekannter, nicht wahr? Ich habe Monique nicht umgebracht. Sie haben Ihre Freundin umgebracht. Sie haben Kubjek umgebracht. Wahrscheinlich, weil er Sie nicht länger mit einer falschen Zeugenaussage decken wollte. Es gibt außerdem eine seltsame Transaktion zwischen seinem und Ihrem Konto. Aber das wissen Sie ja selbst am besten. Und das Motiv für den Mord an Natascha Mori werden wir auch noch herausfinden. Herr Mollberg, da möchte Sie jemand sprechen. Sie sind Journalist, Mr. Mollberg. Also denken Sie daran, Nachrichten zu gucken. Ich habe Sie fallen sehen. Sie müssen nicht alles glauben, was Sie sehen. Können Sie den Fernseher anschalten? Soeben ist der Fund einer Videokassette bekannt geworden. Der Journalist Martin Mollberg, verdächtigt Monique Milazar, Natascha Noiré und Tom Kubjek ermordet zu haben, wird anhand dieser sensationellen Amateuraufnahmen überführt werden können. Ich könnte es wirklich gewesen sein. Es sieht mir ähnlich. Ich kann keinen Unterschied mehr sehen. Nirgendwo. Ohne sicheres Wissen von Michael Larsen aus dem Dänischen von Lars Kruse. Es sprachen Martin Mollberg, Martin Engler, Natascha Noiré, Sascha X, Jack Roth Pascal, Wolf-Dietrich Sprenger, Kommissar Klinker, Michael Altmann, Lindwig, Peter Jordan, Stieg Plaun, Peter Franke. In weiteren Rollen Katja Brügger, Klaus Dittmann, Volker Hanisch, Kai Hufnagel, Wiebke Maus, Tobias Persil, Uli Plessmann, Judith Rosmeier, Samuel Weiß, Frank Wirtschorek und Susanne Wolf. Technische Realisation Rudolf Grosser und Sabine Kaufmann, Regieassistenz Margit Kress. Hörspielbearbeitung und Regie Andrea Ghetto. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2003. Redaktion und Dramaturgie Susanne Hoffmann.